No Bailout. Es sollte ja noch schlimmer kommen. Dietrich Mooswijk, Prozessvertreter von Peter Gauweiler, zitierte vor dem Bundesverfassungsgericht die französische Finanzministerin Christine Lagarde. Diese hatte zum Vorwurf, mit dem Euro-Rettungsschirm werde europäisches Recht gebrochen, lapidar bemerkt: Wir verletzen alle Rechtsvorschriften, weil wir einig auftreten und wirklich die Eurozone retten wollen. Der Vertrag von Lissabon war eindeutig: keine Rettungsaktionen. Schon Peer Steinbrück hatte im Herbst 2009 als Finanzminister öffentlich bemerkt, dass man Griechenland natürlich helfen müsse, wenn es in finanzielle Schwierigkeiten gerate. Sein Nachfolger Wolfgang Schäuble machte daraus eine Methode. Im Winter 2009, als sich Bundeskanzlerin Merkel noch gar nicht öffentlich festgelegt hatte und die Krise um die griechischen Staatsfinanzen allmählich an Fahrt gewann, äußerte er wiederholt, dass man Griechenland natürlich helfen müsse, wenn es sich nicht selber helfen könne. Damit lief er genau in die Moral Hazard Falle, die Ottmar Issing beschrieben hatte. Politökonomisch bedeutet die Aufgabe bzw. die Einschränkung des No-Bail-Out-Prinzips eine Art Einladung, über seine Verhältnisse auf Kosten anderer zu leben. Es ist leider so: Vertragliche Bestimmungen, bei denen die Vertragspartner einig sind, dass sie nicht beachtet werden sollen oder eigenwillig interpretiert werden können, laufen leer. Das gilt insbesondere dann, wenn eine Institution fehlt, die die Zuständigkeit und ausreichende exekutive Vollmachten hat, die Beachtung von Vorschriften zu erzwingen. Theoretisch könnte dies gegenüber den Mitgliedstaaten die Europäische Kommission sein. Im Falle des Rettungsschirms stand sie allerdings selbst auf der Seite der Rechtsbrecher und hatte dies durch ein Rechtsgutachten ihres wissenschaftlichen Dienstes sogar untermauert.